Kundgabe 1448. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.6.1940. Stunde der Heimsuchung. Die Stunde der Heimsuchung wird euch Menschen belehren, dass ihr machtlose Geschöpfe seid, abhängig vom Willen einer Macht, die so stark ist, dass ihr alles untertan ist, im Himmel und auf Erden. Ihr werdet euch beugen müssen dieser Macht, und so euer Wille sich gegen diese Macht auflehnt, wird ewiges Verderben euer Los sein. Und darum wisset, dass sich euch der Herr selbst entgegenstellt, auf das euer Treiben, das gänzlich unter dem Einfluss des Widersachers steht, ein Ende finde. Wisset, dass ihr es gewaltig büßen müsset, dass ihr seine Gebote missachtet und die Liebe gänzlich ausschaltet aus eurem Leben. Es wird euch dies keinen Segen eintragen, denn ihr entsprechet nicht dem göttlichen Willen, sondern ihr ordnet euch dem Willen des Widersachers unter. Und also solltet ihr auch die Folgen eures verkehrten Willens auf euch nehmen. Wisset, dass Gott dem Treiben des Widersachers seine Grenzen gesetzt hat und dass auch ihr es zu spüren bekommt, so Gott seine Macht dem Widersacher entgegensetzt. Und ihr müsset unsagbares Leid auf euch nehmen, weil ihr das Leid der Mitmenschen verschuldet habt. Ihr müsst gleiches Leid erfahren, um der göttlichen Gerechtigkeit willen, die es nicht zulassen kann, dass sich der Mensch seine Gesetze selbst macht, die seinen Gesetzen widersprechen, dass er sich Rechte anmaßt, die ihm von Gott nimmer gegeben sind, dass er schuldlose Menschen bedrängt und Werke vollbringt, die zum Himmel schreien, um Vergeltung. Und es wird die Vergeltung kommen, und es wird gleiches Entsetzen die Menschen erfassen, die zum Entsetzen der Mitmenschen wüten und sich gegen Recht und Gerechtigkeit vergingen. Denn Gottes Liebe und Milde gilt den Bedrängten und Schwachen, die der Willkür des Starken ausgeliefert sind. Gottes Weisheit und Allmacht greift ein, so das Treiben des Widersachers die Hölle schon auf Erden schafft. Das Land aber soll verwüstet werden, das Menschen birgt, die den Teufel in sich tragen. Und es sollen die Gräueltaten ein Ende finden und die Menschheit wider sich des Schöpfers besinnen und ein anderes Leben zu führen bestrebt sein, auf das der Seele Befreiung werde, aus tiefster Not. Amen.